Zum Pluto-Prinzip gehören die Geschlechtsorgane und damit auch all die hier auftretenden Tumore, von denen der Eierstöcke und Hoden bis zu denen der Gebärmutter. Letztlich ist aber aller Krebs mit diesem Prinzip verbunden. Denn erstens beginnt er im Innersten der Zelle, im Erbgut des Zellkerns, das zu Pluto gehört. Zweitens geht es um bösartiges Wachstum und drittens ist es in der letzten Phase selbstzerstörerisch. Natürlich gehören auch wachsende Heroin und Eifersucht zum unerlösten Pluto-Prinzip. Zu Jupiter gehört unter anderem die Leber. Und wo kein Suchen und Wachsen im Sinne von Lebenssinn erfolgt, kann es als Hepatitis, als Leberzirrhose bis hin zu Leberkrebs unerlöste Wege nehmen. Hier können aber auch expandierender Umfang, wachsende Luxussucht und Größenwahn unerlöstes Wachstum verdeutlichen. Zum Saturn-Prinzip gehören Haut und Knochen. Und beide können von allen möglichen sogenannten Effloreszenzen, wörtlich Erblühungen, bis zu Tumorwachstum heimgesucht werden, wenn Wachstum im Hinblick auf Struktur, Ordnung, Klarheit und Gesetzeskenntnis, aber auch Abgrenzung zu kurz kommt. Die letzten beiden Lebensprinzipien, Uranus und Neptun, sind schon so entfernt von der materiellen Welt, dass sie kaum noch Repräsentanten im Körper haben. Bei Uranus sind es Sprunggelenke und Waden, die verraten, wie sehr ihre Protagonisten auf dem Sprung sind und leben. Hier können Probleme im Sinne von Wadenkrämpfen und Verstauchungen der Knöchel zunehmen. Allerdings drückt auch wachsende Gefühlskälte unerlöstes Wachstum im uranischen Bereich aus. In der Psychiatrie stehen Verrücktheit und Irrsinn fürs Uranus-Prinzip, aber auch Epilepsie und Tics bis hin zum Tourette-Syndrom. Zum Neptun-Prinzip gehören unsere Füße, die Reste unserer Flossen. Unerlöstes Wachstum betrifft hier ebenfalls das Gebiet der Psychiatrie mit Demenz und all den Wahnerkrankungen. Halluzinationen können alle Sinne betreffen, vom Stimmenhören über optische Halluzinationen, solche des Geruchs und Geschmacks, aber auch des Berührungssinnes. Dieser Rück- und Ausblick anhand der Urprinzipien kann uns einmal mehr zeigen, wie sie alle Bereiche des Lebens umfassen. Und natürlich nicht nur bei den Themen Fülle und Erfüllung, Geld und Großzügigkeit, Wachstum und Expansion vorkommen. Sie erlauben alle Probleme des Lebens zu be- und erleuchten. Der Gewinn liegt jeweils darin, mit ihrer Hilfe das Ganze in all seinen Aspekten zu erkennen. Das Unangenehme daran ist, dass es uns immer wieder Aspekte zeigt, mit denen wir noch nicht einverstanden sein können, sondern unausgesöhnt noch Lern- und Wachstumsbedarf haben. Andererseits will gerade da unser Bewusstsein expandieren, weshalb wir gerade auf diese Bereiche immer wieder gleichsam mit der Nase gestoßen werden, beziehungsweise zu ihnen Resonanz entwickeln. Trotz der immer dramatischer werdenden Krankheitsaspekte des Wachstumsprinzips liebt die Mehrheit der modernen Menschen das Jupiter-Prinzip und hofft auf die Schulmedizin. Aber deren Krieg gegen den Krebs, den Richard Nixon ausgerufen hatte und mit Milliardenaufwand an Forschungsgeldern führen ließ, konnte nur scheitern. Denn er ignorierte die zugrunde liegenden Lebensprinzipien Jupiter, was das Wachstum, und Pluto, was die Bösartigkeit, die Selbstzerstörung und den Beginn im Innersten des Zellkerns angeht. Lediglich die erste aggressive Phase des Krebses wird mit chirurgischem Wegschneiden berührt. Die plutonische mit der zytostatischen Zellvergiftung und hochenergetischer radioaktiver Strahlung, weshalb diese Methoden auch begrenzte Erfolge aufweisen. Fasten dagegen liegt mit seiner Selbstverdauung ganz auf plutonischer Linie. Vor allem aber mit seiner bei bewusstem Fasten immer eingeschlossenen Bewusstseinserweiterung, die zum wichtigsten Wachstum überhaupt auf jovischer Ebene gehört. Insofern wird es auch bei Krebs eine große Zukunft in der Medizin haben, wie neuere wissenschaftliche Forschungen belegen. Auch eine radikale Ernährungsumstellung, wie in Geheimnis der Lebensenergie in unserer Nahrung beschrieben, die Krebszellen aushungert, und Bewusstseinswachstum genauso einschließt wie ein radikaler Lebenswandelwechsel, wie in Krankheit als Symbol angeregt, zeigen Wirkung. Diese Methoden verlegen das Wachstum auf Bewusstseinsebene und entlasten damit die körperliche. Das erklärt aus urprinzipieller Sicht die inzwischen auch wissenschaftlich belegten Erfolge des Fastens und die positiven Erfahrungen mit Ernährungsumstellung und Krankheitsbilder deuten. Zurück zu den schönen Seiten von Jupiter. Der Astrologie der Illustrierten gilt er als das große Glück, wie das Venusprinzip als das kleine. Und natürlich träumen fast alle vom großen Glück, vom großen Gewinn, von Überfluss und Luxus. Hinzu kommt bei diesem Urprinzip sein grenzenloser Optimismus und das Vertrauen ins eigene Glück. Die Hoffnung, dass es einem vielleicht doch einmal zufallen könnte, ist kaum unterzukriegen. Und ein Lotto-Sechser würde natürlich bestens zum jovischen Menschen passen, wobei er mit seiner sprichwörtlichen Großzügigkeit das Geld eher rascher wieder ausgeben und unter die Leute bringen würde. Tatsächlich wird dieser Traum für die meisten zum Albtraum. Und 5 Jahre nach einem Millionen-Lottogewinn sind die meisten Gewinner und Glückskinder schon Verlierer und im Privatkonkurs. Sich alles leisten zu können, bleibt trotzdem der moderne Traum. Dabei leisten wir uns in der sogenannten ersten Welt schon längst mehr, als uns eigentlich gut tut und verantwortbar ist. Das Wachstum der Wirtschaft in der sogenannten ersten Welt und das Wachstum der Menschheit in der sogenannten dritten hat schon längst Krebscharakter angenommen. Jedenfalls aus Sicht von Mutter Erde. Der archetypische Jupiter-Typ ist natürlich männlich und eine Art Glücksspieler oder Ritter. Dabei tolerant und großzügig und manchmal auch großspurig. Selbst wenn er nicht gewinnt, glaubt er nur zu gern weiter an sein Glück. Von ihm leben nicht nur Spielcasinos, sondern auch Wettbüros und vor allem die Lotto- und Toto-Gesellschaften, die fast jedes moderne Land hat, schon um diesem Prinzip auf eine Art gerecht zu werden, bei der die Staaten und geschickte Unternehmer im großen Stil gewinnen. Sie sind keine Glücksspieler, sondern nützen diese aus und gewinnen dabei immer. Die größte Spielbank jeden Landes ist die Bank der Wirtschaft, die jeweilige Börse. Und nicht zufällig warnte der deutsche Ex-Kanzler Helmut Schmidt vor dem Casino-Kapitalismus, den er verachtete. Der steht für eine Wirtschaft, die immer weniger Werte schafft, sondern vor allem mit Aktien spielt und das Glücksrittertum auf Wirtschaftsebene fördert und die Entwicklung von Illusionsblasen geradezu herausfordert. Der Optimismus, der Börsen immer wieder zulegen und expandieren lässt, ist unerschöpflich. Dabei ist er so naiv wie der Glaube ans Zinseszinssystem. Unendliches Wachstum ist unmöglich. Es muss irgendwann im Kollaps enden, wie sich unschwer am körperlichen Krebswachstum erkennen lässt. Erst erscheint das Krebswachstum, jedenfalls aus dessen Sicht, ebenfalls als maximaler Erfolg. Es ist wirklich unglaublich, wie rasch Tumoren manchmal einen ganzen Organismus überwuchern können mit ihrer grenzenlosen Expansion der Muttergeschwulst, ihren Metastasen und Filiae, den bösartig wachsenden Tochtergeschwülsten. Aber der Zusammenbruch in Gestalt der plutonischen Selbstzerstörungs- oder Kachexie-Phase ist absehbar und führt nicht selten zum Ende.